Okay, thank you for coming tonight. Dankeschön fürs Kommen heute Abend. How's everybody? Wie geht's euch? Good week. Okay, let's turn to Matthew chapter 5. Schlagen wir wieder hin zu Matthäus Kapitel 5. And let's continue in the Sermon on the Mount. Und fahren wir fort mit der Bergpredigt. Okay, Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke dir heute Abend. And bless these words, we pray. Segne diese Worte, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we have the last of the Beatitudes tonight. Heute haben wir die letzte Botschaft zu den Seligpreisungen. Yeah, thank you. Danke. Okay, and it starts in verse 10. Es beginnt in Vers 10. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten. For theirs is the kingdom of heaven. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Same as the first verse. Das gleiche wie der erste Vers. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Glückselig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Königreich. There's a connection there. Da ist eine Verbindung. We'll come to that in a moment. Aber darum, da werden wir hinkommen. Verse 11. Blessed are you when men cast insults at you. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen. And persecute you. Und verfolgen. And say all kinds of evil against you falsely. Und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden. On account of me. Um meinetwillen. Rejoice and be glad. Freut euch und jubelt. For your reward in heaven is great. Denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Let's not ever forget that. Lass uns das nie vergessen. Rejoice and be glad. Jubelt und freut euch. For your reward in heaven is great. Denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. For so they persecuted the prophets who were before you. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Okay, let's turn to 1 Peter chapter 4. Schlagen wir einmal hin zum 1. Petrus Kapitel 4. And as you turn there, also stop in at Acts chapter 13. Und während ihr dorthin schlagt, wir machen noch einen kleinen Zwischenstopf in Apostelgeschichte 13. Persecution is a part of the Christian life. Verfolgung ist ein Teil des christlichen Lebens. The Lord said in John chapter 15 verse 10. Der Herr hat gesagt in Johannes Kapitel 15 Vers 10. If they persecuted me, wenn sie mich verfolgt haben, they're going to persecute you. Sie werden sie auch euch verfolgen. You are no greater than your master. Denn ihr seid nicht größer als euer Herr. How many people here have been persecuted for Christ's sake, you feel? Wie viele Leute sind verfolgt worden um Christi willen? You feel like you've been mistreated just because you believe in Christ. Dass ihr schlecht oder misshandelt worden seid, deswegen weil ihr an Christus glaubt. You have lost a friend. Freunde verloren. You've lost a job. Vielleicht eine Arbeitsstelle. You've lost a position. Eine Stellung. You've lost favor in the eyes of a teacher. Vielleicht habt ihr Gunst verloren in den Augen eines Lehrers. You've lost favor in the sight of one of your parents. Vielleicht habt ihr Gunst verloren in den Augen einer eurer Eltern. The Lord said in Matthew 10, verse 35, that I don't come to bring peace into a family. Matthäus 10, 35 sagt der Herr, ich bin nicht gekommen, um Frieden in einer Familie zu bringen. I came to bring a sword. Ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. And I will separate father and mother, daughter and mother and son and father. Und ich werde sie trennen, Töchter mit ihren Eltern, Vater und Mutter. This is persecution. Das ist Verfolgung. And in Mark chapter 10 verse 29 we have that great promise. In Matthäus 10 Vers 29 haben wir diese große Verheißung. If anyone leaves their land, wenn jemand sein Zuhause, sein Land verlässt, sisters and brothers, Brüder und Schwestern, fathers and mothers, Väter und Mütter, and children, Kinder, and farm, und auch den Bauernhof, for my sake and the gospel, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, will receive a hundredfold in this life, und er wird hundertfach empfangen in diesem Leben, along with persecution, aber auch mit Verfolgung, and in the life to come, eternal life, und in dem zukünftigen Leben, ewiges Leben. Why does persecution always accompany the Christian life? Warum ist diese Verfolgung immer bei dem christlichen Leben dabei? Why is it that if we're not persecuted, something is wrong with our Christian life? Warum ist es so, dass wenn wir nicht verfolgt werden, etwas mit unserem christlichen Leben scheinbar nicht stimmt? Because in John chapter 3 verse 16 and 17. Weil ja in Johannes Kapitel 3 Vers 16 und 17. For God so loved the world, he sent his son. Gott hat ja so sehr die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Verse 17. that the light has come into the world, weil damit auch das Licht in die Welt gekommen ist, but men have chosen darkness. Aber die Menschen sich die Finsternis erwählt haben. So the nature of our life, also ist die Natur unseres Lebens, exposes something about another person's life. Das Wesen unseres Lebens stellt etwas bloß in dem Leben einer anderen Person, that produces a reaction. Die zu einer Reaktion führt. And you find this in Acts chapter 13, verse 44. Wir können das in Apostelgeschichte 13 finden, Vers 44. And the next Sabbath, nearly the whole city assembled to hear the word of God. Am nächsten Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. But when the Jews saw the crowd, they were filled with jealousy. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt. It says in Mark chapter 15. In Markus Kapitel 15. It says in verse 10 that Pilate perceived that the chief priests had delivered Christ over. Da heißt es, dass Pilatus erkannt hatte, dass die Hohenpriester Jesus ihn überliefert hatten. Because they were envious. Weil sie neidisch waren. And this envy is the root or is the very source behind persecution. Und diese Form von Neid ist eigentlich die Wurzel der Verfolgung. Remember the peace, blessed are the peacemakers. Erinnert euch daran, selig sind die Friedensstifter. For they shall be called the sons of God. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Like, we are the most like God when we bring peace into a situation. Wir sind am meisten so wie Gott, wenn wir Frieden in eine Situation hineinbringen. It didn't say, blessed are the peacemakers, for they shall inherit the kingdom or the earth. Da heißt es nicht, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden die Erde erben. Blessed are they, because theirs is the kingdom of heaven. Gesegnet sind sie, denn ihnen gehört das Himmelreich. Or they will be comforted. Oder sie werden getröstet werden. Or they will see God. Oder sie werden Gott sehen. It says, blessed are they, because they will be called the sons of God. Gesegnet sind sie, weil sie werden Söhne Gottes heißen. Those that are most like God. Die am meisten Gott repräsentieren. And people who bring peace are people who Menschen, die Frieden bringen, sind Menschen, to be a peacemaker is a person who ends strife. Sind Personen, die einfach einen Streit beenden. Behind strife throughout the New Testament is envy. Hinter Streit liegt im Neuen Testament meist einfach Neid verborgen. Whether it's conscious or unconscious. Ob es bewusst ist oder unbewusst. But when we are not functioning consciously in who we should be. Wenn wir nicht bewusst in dem handeln, wer wir eigentlich sind. If somehow we have lost our place in the church, wenn wir irgendwie unseren Platz in der Gemeinde verloren haben. We may unconsciously look at people. So kann es sein, dass wir unbewusst andere Leute anschauen. Maybe become envious. Und vielleicht neidisch werden. Strife may begin. Und der Streit beginnt. Galatians 5:26. Galater 5:26 zutrifft. Don't challenge each other. Fordert einander nicht heraus. Don't be envious of one another. Seid nicht, beneidet einander nicht. It can happen all the time. Oh, das geschieht aber doch die ganze Zeit. I can be so envious of someone. Ich kann da so neidisch auf jemanden sein. I don't want to do this anymore. Ich mag das gar nicht mehr tun. I just want to be like Dan Backus. Ich möchte einfach so sein wie der Daniel Backus. Dan Backus has a beautiful family. Daniel Backus hat eine wunderbare Familie. Goes to work in the morning. Geht morgens zur Arbeit. I call him on the phone. He's having a great day at work. Fixing a car. Hat super Zeit bei der Arbeit. Er repariert ein Auto. Goes to Romania. Has a wonderful time with his family. Er fährt nach Rumänien. Hat wunderbare Zeit mit seiner Familie. I want to be Dan Backus. Ich würde gerne Dan Backus sein. I don't want to be me anymore. Ich möchte nicht mehr ich sein. I don't want to do what I'm doing. Ich möchte das gar nicht mehr tun, was this ich can tue. Happen. It just happens. Und das geschieht einfach. If we lose sight of God's purpose, den Zweck Gottes aus unserer Sicht verlieren, for us, den er doch für uns hat. Now, we talked about on Sylvester on New Year's. Am Neujahrsabend haben wir über etwas gesprochen. If I have a coin, wenn ich da eine Münze habe, the one side is joy, und wenn die eine Seite Freude ist, what is the other side? Was steht da auf der anderen Seite? Thanksgiving. Dankbarkeit. I cannot have joy if I'm not a thankful person. Ich kann nicht Freude haben, wenn ich nicht auch eine dankbare Person bin. I cannot rejoice ever more in 1 Thessalonians 5:16. Und ich kann mich nicht umso mehr freuen im 1 Thessalonians 5:16. If I don't give thanks in everything in verse 18. Wenn ich nicht in allem Dank gebe in Vers 18. It's just impossible. Es ist unmöglich. As soon as I'm not thankful, sobald ich nicht dankbar bin, I'm not joyful. Habe ich keine Freude mehr. Now, wherever there's strife, there's some kind of envy. Wo auch immer da Streit ist, finden wir auch irgendwo eine Form von conscious, Neid. Unconscious, whatever. Bewusst oder unbewusst, was auch immer. Wherever there's persecution, wo auch immer da Verfolgung ist, there is also something else. Da findet sich auch noch etwas anderes. What is on the other side of the coin of persecution? Was ist auf der anderen Seite der Medaille, wenn man da die Verfolgung betrachtet? Turn to 1 Peter chapter 4. Schlagt einmal hin zum 1. Petrus Kapitel 4. Now we are told we will be persecuted. Es ist uns gesagt, dass wir verfolgt werden. When I first got saved, boy, I got persecuted. Als ich gerettet wurde, wow, da wurde ich verfolgt. Now some of it was my own fault. Einiges davon war meine eigene Schuld. Some of it was not for righteousness sake. Einiges davon war nicht um meiner Gerechtigkeit willen. Some of it was just because I was so wow, you know. Einiges war einfach, weil ich so insensitive, you know. So wenig einfühlsam war. I was so excited about the Lord. Ich war so aufgeregt über den Herrn. I almost became obnoxious. Ich bin da fast aufdringlich geworden. But not really. I was a nice guy, but also ich war schon nett, ja. Obnoxious means you like to be hated. Also aufdringlich bedeutet, dass du es auch in Kauf nimmst, gehasst zu werden. That was not really me. Aber das ist nicht Maybe wirklich meine once Person. In a while, you know, but vielleicht manchmal. When Max and I went to Yankee Stadium, als Max und ich in das Yankee Stadium gingen, we were sitting up with all these fans, you know. Da saßen wir da oben mit all den Fans. And right in the middle of all the Yankee fans. Und direkt in der Mitte von all den Yankee Fans was a Met fan. Saß ein Met fan. Now, the Mets and Yankees are both from New York City. Und beide sind ja aus New York City. And this was called the Subway Series or the U-Bahn Series. Und das war die U-Bahn-Serie. And Met fans and Yankee fans in one stadium, they hate each other. Und die Met fans und die Yankee fans in einem Stadion, die hassen einander. And we were in the whole Yankee state in Yankee section. Und da gab's diesen Bereich, der nur für die Yankees war. And I had my binoculars and there were fights everywhere in the stadium. Und ich hatte meine Ferngläser und konnte sehen, dass überall Kämpfe waren im Stadion. And right in the middle of us was this big overweight Met fan. Und da war dieser dicke, fette Met-Fan. And he was obnoxious. Und der war so aufdringlich. He loved being hated. Er hat das geliebt, einfach gehasst zu werden. Every time the Yankees did something wrong, he'd stand up and look at the crowd and go, boo, boo, Yankees. Und wenn die Yankees etwas falsch gemacht haben, hat er sich umgedreht, hat gesagt, boo, boo, da schaut doch mal. Max was so mad at this guy. Ja, Maxi, der war so sauer auf ihn. He was yelling at him, shut up. Schluss jetzt, Ruhe da. And they were throwing stuff at him. Und die haben ihn beworfen mit Sachen. And he loved it. He just loved it. Und dieser Met-Fan, der hat es geliebt. He loved being hated. Er hat es geliebt, wenn er da gehasst wurde. This is not persecution. Na, das ist keine Verfolgung. That's reaping what you sow. Das ist einfach ernten, was du gesehen hast. And a lot of Christians are not persecuted. They're just reaping what they sow. Viele Leute, sie werden nicht verfolgt, oder viele Christen, sie ernten einfach, was sie gesät haben. Persecution is persecution for righteousness' sake. Verfolgung ist Verfolgung um unsere Gerechtigkeit willen. I remember getting persecuted because some people at work found out that I was a believer. Ich erinnere mich daran, wie ich da verfolgt wurde, weil einige bei mir in der Arbeit herausgefunden haben, dass ich ein Gläubiger bin. And they began to question me. Sie haben mir dann Fragen gestellt. And most everybody or everybody on the job liked me. Und fast alle bei der Arbeit mochten mich. Because what could you not like about someone who is purposing to serve? Denn was könnte man daran nicht lieben, wenn jemand da doch beabsichtigt, den anderen zu dienen? Bill is here tonight. I used to work for Bill for years. Der Bill ist heute Abend hier und ich habe jahrelang für ihn gearbeitet. And I would come on the job. Ich würde dann auf den Arbeitsplatz kommen. And Bill would say to me, "There's a guy, electrician here today." Und der Bill würde mir sagen, da gibt's einen Elektriker. Or it was the big guy. It was a mason guy. Das war ein Maurer. And Bill said, if he wants to talk to you, wenn er mit dir sprechen möchte, I'll pay you to talk to him. ich bezahle sogar dafür, dass du mit ihm just share Christ with him. Bitte, gib ihm einfach Christus and weiter. Sure enough, I'm coming around the corner. Und klar, komme ich da um die Ecke. With some wood and here comes Holz this dabei. Guy and he says, Bobby, you got a minute? Und er sagt, Bobby, hast du einen Moment Zeit? Sure. Und er sagt, ja. And we would share Christ. Und wir haben einander Christus ausgetauscht. And we had favor with so many people. Und wir hatten so viel Gunst bei den anderen Leuten. I remember this one guy, Bob. Remember Bob Puzio? He was like the best carpenter I'd ever seen in my life. Und der Bob, der war der beste Tischler, den ich je gesehen habe. We would be nailing nails down to nail off a whole house, you know. Schreiner, wir haben da genagelt. And I was really fast with the hammer. Und ich war schon schnell mit dem Hammer. And by the time I put 3 nails in, he put 5 in. I just couldn't figure out how he could hammer so fast. Drei Nägel eingeschlagen hatte, hat 5 drin gehabt. Ich konnte es gar nicht fassen. He was just a machine, powerful, smart guy. Wie eine Maschine, sehr kräftig, aber auch sehr intelligent. He loved me. Er hat mich geliebt. He came to my wedding. Er kam zu meiner Hochzeit. But who did we have the most problem with? Aber mit wem hatten wir die meisten Probleme? It was religious people. Es waren religiöse Leute. Who were jealous of the life that we enjoyed. Die eifersüchtig waren um des Lebens willen, was wir da so genossen. We always have these Christians, certain Christians come on the job. Da gab es immer bestimmte Christen, die da zu uns zur Arbeit kamen. And you remember, we would sit at lunch. Und wir saßen da beim Mittagessen. And I'd be sitting with these guys that I had made friends with. Und ich saß mit den Leuten zusammen, die ich ja mir angefreundet hatte. I had witnessed to. Den ich ja auch Zeugnis gegeben hatte. And I was still sharing Christ with. Und den ich immer noch Christus weitergab. And suddenly these guys who were obnoxious. Und plötzlich kamen diese Leute, die da so sich aufdrängten. Who enjoyed being hated. Die das für sich genossen, wenn sie da gehasst wurden. Would start throwing darts at these people. Und sie fingen an, da Pfeile zu schießen gegen diese Leute. You can't do that. Nee, das kannst du aber nicht so machen. You pay your taxes? Oh, no. And they start criticizing. Und sie fingen an zu kritisieren. And these unsaved guys would get so mad. Und diese ungeretteten Leute, sie sind so sauer und zornig geworden. And these guys would say we're being persecuted. Und sie sagten, wir würden verfolgt werden. Not being persecuted for righteousness sake. Nicht verfolgt um der Gerechtigkeit willen. You are persecuted for unrighteousness sake. Diese Leute wurden verfolgt um der Ungerechtigkeit willen. I remember walking onto a Baustelle one summer. Ich erinnere mich daran, wie ich auf eine Baustelle construction site. Auf einer Baustelle. And we worked with this other construction crew. Und wir arbeiteten mit diesem anderen Arbeitsteam. It was 5 Christians. Und da waren 5 Christen dort. And the boss, und which was Chef, not Bill, it was another guy. Das in dem Fall nicht der Bill, jemand anders. He was like militant, you know, like cut hair. War wie ein Militanter, so richtig so. This is the guy. This is the guy who didn't sit down all day. Das war ein Typ, der den ganzen Tag nicht niedersetzte. And he ate lunch like this in a squat. Er aß Mittagessen so in der Hocke. Just like that. He was too cool and too strong to sit down. Der war zu cool und zu stark, um sich da hinzusetzen beim Essen. He just struck fear into us. He was like, oh no. Er war einfach jemand, der Furcht einflößte. Smoked a cigarette. Er zog an seiner Zigarette. Squat. Und dann ab in die Hocke. Muscles flexing. Du konntest sehen, wie seine Muskeln sich spannten. Let's go, boys, back to work. Auf, Jungs, zur Arbeit. He hated 3 of us. Er hatte 3 von uns wirklich gehasst. Hated us. Er hat uns gehasst. He loved me. Er liebte mich. Do you know why? Wisst ihr warum? Because I was there to work. Weil ich ja da war, um zu arbeiten. And the other guys, they kept giving him these stupid answers. Und die anderen, die gaben ihm immer wieder diese dummen Antworten. Like he said to one guy, he said, "Hey, move that wood over there." Hey, bring mal den Balken darüber. With the help of Jesus Christ, I can do anything. Mit der Hilfe Christi kann ich alles tun. Now, just to say that was already a loss of time. Allein das zu sagen war schon ein Zeitverlust. What? Was? With the help of Jesus Christ, the guy was so mad. Mit der Hilfe Jesu Christi, da wurde er so zornig. He says, "Jesus isn't here. I asked you to do it." Jesus ist nicht hier. Ich habe dich gebeten, das zu tun. And this guy, he couldn't stand them. Und dieser Mann, der konnte sie gar nicht aushalten. I remember I was carrying some wood. Ich erinnere mich daran, wie ich da einen Balken getragen habe. Heavy pieces of wood, you know. Einfach ein großes Holzstück. Like 20, you know, these 20 or 20 foot floor beams, you know. Also einen richtigen Balken. And when they get wet, they're like three times heavier. Und wenn sie da feucht werden, sind sie noch viel schwerer. And you gotta stand them up on the house. Und du musst sie da auflehnen an der Hauswand. You gotta get another one and carry it around. Und den nächsten wieder ihn hochstemmen an die Hauswand. And then I hear this whistle from the top of the house. Und höre ich von oben da dieses Pfeifen. It's like, hey Bobby. Hey Bobby. Come here. Komm mal her. He says, I got someone better for that. Ich hatte noch jemand anders dafür. And he called the other Christian. Und rief den anderen Christen. And he said, hey blah blah, come here. Hey, komm mal her. Carry all that wood over there. Eben mal das Holz darüber bitte. Say, Bobby, come up here. Und Bobby, komm mal rauf. And he gave me some other job that needed skill. Und er hat mir eine andere Arbeit gegeben, wo man speziell für geschickt sein musste. And all I did was worked. Und alles, was ich tat, war doch nur arbeiten. And this guy, I remember working with him. Und dieser Mann, ich erinnere mich daran, wie ich mit ihm arbeiten durfte. I was kind of awestruck by him because he was such an awesome carpenter. Und ich bin da so erstaunt gewesen von ihm, weil er ja so ein erstaunlicher Schreiner war. I was only 20 years old. Und da war ich erst 20 Jahre alt. And then while we're on top of the house, und während wir da oben auf der Spitze des Hauses waren, he calls me over. Ruft er mich rüber. And he says, sit down, Bobby. Sagt, komm, setz dich mal einen Moment. He says, you got 1 minute to tell me about Jesus Christ. Du hast da eine Minute, mir von Jesus Christus zu erzählen. I went, okay. Sagt, okay. I mean, I talk so fast. I told him everything. Second coming, everything. All the doctrines, everything in 1 minute. Ich habe so schnell mit ihm gesprochen. Ich habe ihm alles erzählt. Alle Lehren über das zweite Kommen und and alles. And he said, that's 1 minute. Thank you. Und dann sagt er, das war eine Minute. And this guy danke. Kept me with him all the time. Und er versuchte, dass ich immer in seiner Gegenwart war. But he hated the other guy. Aber two er hasste die anderen beiden. Especially two of them. Speziell and zwei of von them, ihnen. Two of them were kind of neutral. Zwei waren auch so ein bisschen neutral. But why? They were obnoxious. Aber da gab es zwei, die waren einfach zu aufdringlich. It's like they were being, and they would say they're being persecuted. Und die würden aber doch sagen, dass sie da verfolgt thought, würden. These guys aren't being persecuted. Ja, die werden nicht verfolgt. They're acting stupid. Die sind einfach dumm. Persecution comes. Die Verfolgung, die kommt. When my walk with Christ. Wenn mein Wandel mit Christus. Manifests a life. Sich so lebendig manifestiert. That people enjoy, dass es Leute genießen, to such a degree, zu einem so großen Ausmaß, that religious people are envious. Also dass es andere Leute so sehr genießen, das zu sehen, dass andere religiöse Leute darüber neidisch werden. I don't think I've ever been persecuted by like a secular person. Ich glaube nicht, dass ich je von einer einfach nur weltlichen Person verfolgt wurde. It's always some kind of religious person. Es ist immer so eine Art religiöse Person. Or an evil person. Oder auch eine böse Person. I remember when I used to work in this one other place. I don't want to mention it. Also ich habe mal an einem anderen Ort gearbeitet, möchte das nicht erwähnen. But there were two guys who just, I mean, there was one guy, he was a big black guy. Da gab es zwei Männer, der eine war ein großer Schwarzer. And I've been sharing Christ with him. Und ich habe ihm auch Christus weitergegeben. I led the boss's son to the Lord. Und ich habe dem Sohn von dem Chef auch zum Herrn geführt. And I was just 19 then. Ich war gerade 19. 18. And I led the son of the boss to the Lord. Und ich habe den Sohn von dem Chef zum that son and I led this black guy to the Lord, who was the boss behind in the back room. Und er hat den anderen zum Herrn geführt, der ja der Chef war einfach im hinterem Raum. And because we won the favor of this black boss, this big strong guy. Und weil wir da die Gunst gewinnen konnten von diesem starken Afrikaner. These two other guys, da gab's die beiden anderen, who worked for him, they hated us. Arbeiteten, die uns da einfach nur deswegen hassten. They just persecuted us. Die haben uns verfolgt. And we smiled and we just thought it was the greatest thing ever. We thought, wow, this is it. This is like, gedacht, okay, das ist einfach these super. Guys can't stand us because our joy has affected this guy. die Leute können uns gar nicht aushalten, weil unsere Freude ihn angesteckt hat. And somehow they were envious of the life that we had. Und irgendwie waren sie neidisch auf das Leben, was wir hatten. That was influencing this guy. Das Leben, was ja diesen anderen Mann beeinflusste. So look, we see in 1 Peter 4 here. Schauen wir mal, was im 1. Petrus 4 finden. Now this persecution is intense in 1 Peter 4. Diese Verfolgung im 1. Petrus 4, die ist sehr intensiv. This is Nero. Das ist Nero, der dahinter steht. This is official persecution. Das ist ganz offizielle Verfolgung. We have not seen this here. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. They see this in Indonesia. Aber es gibt das zum Beispiel in Indonesien, in China, in China, in Russia, those kind of countries. We've not seen that here. Wir haben das hier noch nicht gesehen. That may come here. Aber das mag vielleicht kommen. Before we die. Bevor wir sterben. This kind of persecution. Diese Art von Verfolgung. Worshipping anyone other than Caesar was illegal. Jemand anders als den Kaiser anzubeten, das war unerlaubt. Except for a Jew. Das für einen Jude war. The Jews were the only one in the Roman Empire. Die Juden waren die einzigen im römischen Reich. Who were allowed to worship their God. Denen es erlaubt war, ihren Gott anzubeten. Because you would never, it would be such a fiasco to try to get these Jews to worship another God. They just said, forget it. Worship your God. Das würde so ein Fiasko ergeben, wenn man versuchen würde, sie zu dem Anbeten eines anderen Gottes zu bringen. They are too radical. Die sind zu radikal. Let them worship their God. They're the only ones, though. Lass die ihren Gott anbeten. Das sind aber die einzigen. And suddenly, there's Christianity. Plötzlich gibt es aber das Christentum. And the Christians were hiding under the umbrella of Judaism. Und die Christen, die verbargen sich unter diesem Schutzmantel des Judaismus. And they're worshiping Jesus Christ. Und sie beteten Christus an. But they're saying that we're Jews. Aber sie sagen, ja, wir sind Juden. So it's legal. So erscheint es legal. But as Christianity and Judaism separated, in dem Moment, wo sich dann das Christentum und der Judaismus sich trennen, and became two entities, und zwei eigene Einheiten wurden, and the Roman government said, wait a minute, und die römische Regierung sagte, Christianity is not a sect of Judaism, das Christentum ist ja keine Sekte des Judaismus, it's a whole other thing here. Das ist doch was ganz anderes da. They're worshiping Jesus Christ. Sie beten Jesus Christus an. Then the persecution started. Und dann begann and die Verfolgung. Then they were being thrown to the lions. Und dann wurden sie den Löwen vorgeworfen. And burned alive. Oder lebendig verbrannt. And this is what Peter's talking about here. Und diese Art von Verfolgung ist das, worüber der Peter spricht. This is something that it just is not in our frame of reference. Und das ist etwas, was wir gar nicht in unserem Verstand haben. But this is stuff that is still happening in the world today in different places. Diese Dinge, die passieren doch auch heutzutage in der Welt an verschiedenen Orten. Vers 12. Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you. Das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. But to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of his glory you may rejoice with exultation. Sondern freut euch, insoweit ihr die Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubeln freut. Let's stop there for a second. What's the connection between blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven? Und was ist da die Verbindung? Gesegnet sind die, die arm sind im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. And blessed are you when you're persecuted, for yours is the kingdom of heaven. Was ist da die Verbindung? Gesegnet bist du, wenn du verfolgt wirst, weil dir gehört das Königreich. Could it be this? Könnte es Folgendes sein? That we are persecuted. Könnte es sein, dass wir verfolgt werden? For righteousness, when the life of Christ flows through us, dass wir der verfolgt werden um Gerechtigkeit willen, in dem Moment, wo das Leben Christi durch uns fließt, to such a degree, in solch einem Ausmaß, that it threatens someone else, dass es jemand anders bedroht. You cannot influence my children or my employees or my boss like that. Na, du kannst aber so meine Kinder oder meine Mitarbeiter oder meinen Chefchen nicht beeinflussen. And then they have no access to that life. Und sie haben aber selbst nicht diesen Zugang zu diesem Leben. No matter how much they try to imitate it. Egal wie sie da versuchen es nachzuahmen. They can't imitate it. Sie können es nicht nachahmen. I've seen people try to imitate the life that I've enjoyed with Christ. Ich habe gesehen, wie andere Leute das Leben, was ich mit Christus genoss, nachzuahmen versuchten. Without being poor in spirit. Nachzuahmen versuchten, ohne selbst arm im Geist zu sein. You see this? This is the connection. Blessed are the poor in spirit. Gesegnet sind die Armen im Geist. Theirs is the kingdom of heaven. Denn ihnen gehört das Himmelreich. I have the life of Christ when I realize that in myself I'm nothing. Ich habe das Leben Christi, wenn ich da erkenne, dass ich in mir selbst doch gar nichts habe. I'm bankrupt. Ich bin bankrott. Dear God, have mercy on me. Lieber Gott, habe Barmherzigkeit. You are my life. Du bist mein Leben. And then suddenly the miracle happens that Christ is flowing through me. Und plötzlich geschieht dieses Wunder, dass Christus durch mich fließt. To a boss. Zu einem Chef. And he senses that life. Und spürt dieses Leben. Now this life cannot be manufactured by another human being because it's the life of Christ. Dieses Leben kann nicht von einem menschlichen Wesen selbst hervorgebracht werden, denn es ist das Leben Christi. Now, if I have the coin and one side is persecution. Und wenn ich da diese Münze habe und die eine Seite sagt Verfolgung. What's the other side? Was ist die andere Seite? It's in this verse. Ihr findet das in diesem Vers. Verse 14. Vers 14. If you are reviled for the name of Christ. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet. You are blessed. Glückselig seid ihr. Because the Spirit of glory and of God rests upon you. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Persecution, Verfolgung, Glory, Herrlichkeit. Persecution, Verfolgung, Glory, Herrlichkeit. Vers 15. Vers 15. By no means let any of you suffer as a murderer. Denn niemand von euch leide als Mörder, or thief, oder Dieb, or evildoer, oder Übeltäter, or troublesome meddler. Oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. But if anyone suffers as a Christian, wenn er aber als Christ leidet, let him not feel ashamed, schäme er sich nicht. But in that name, let him glorify God. Sondern verherrliche Gott in diesem Namen. And all of us are going to experience this. Und wir alle werden das einmal erleben. The teenagers will. Die Jugendlichen. They will feel it at school when someone finds out they're a Christian. In der Schule spüren, wenn jemand herausfindet, dass sie Christen sind. And for the most part, people will enjoy the fruit of honesty and peace and all of the life that flows through. Zum überwiegenden Teil werden die Leute es genießen, dass da Ehrlichkeit ist und Frieden. But what happens when someone says, "Let's steal the answers to the test"? Aber was ist, wenn jemand sagt, hey? Sollen wir nicht die Antworten für die Prüfung eben klauen? I have the answers. Ich habe die Antworten. You can have them too. Du kannst sie auch haben. And you say, I don't want them. Und du sagst, nein, ich mag sie nicht. And then the persecution comes. Und dann kommt die Verfolgung. The jealousy comes. Die Eifersucht. Of jealousy of integrity. Die Eifersucht gegenüber dieser Integrität, die du zeigst. Anger, because you don't submit to the pressure of the group. Dieser Zorn, den sie deswegen haben, weil du dich diesem Druck der Gruppe nicht unterordnest. Envy, because you stand alone. Neid, weil du in der Lage bist, alleine stehen. And then persecution comes in. Und dann kommt die Verfolgung. They don't talk to you. Die sprechen mit dir. They don't want you part of the group. Sie wollen nicht, dass du ein Teil der Gruppe bist. And at that moment, the Lord says, you are blessed. In diesem Moment sagt der Herr, du bist gesegnet. And rejoice. Und freue dich. Because your reward in heaven is great. Denn dein Lohn im Himmel, der ist groß. And if at that, I mean, it hurts when you're persecuted. Und das schmerzt, wenn man verfolgt wird. Don't tickle. I mean, when Jesus went to the cross, I mean, that was like unbelievable. Als Jesus ans Kreuz ging, das war unglaublich. And when we're rejected, it's not something that we enjoy. Und wenn wir abgelehnt werden, das ist nicht lustig. But we have a choice. Aber wir haben die Wahl. We can go to God. Wir können vor Gott treten and be broken before him, und vor ihm gebrochen sein. And he will anoint us with the Spirit of glory. Und wird uns salben mit dem Geist der Herrlichkeit. Or we can become bitter. Oder wir werden verbittert werden. I'll end with this. In Daniel chapter 3, In Daniel Kapitel 3, the three Hebrew boys were thrown into the fire. Da wurden die drei hebräischen Jungen in das Feuer geworfen. And Nebuchadnezzar looked in the fire. Und Nebuchadnezzar schaut in das Feuer. And his men, and they said, "Hey, there's not three people in the fire, there's four." Und sagte, "Hey, was ist da los? Da sind nicht drei im Feuer, da sind ja vier." And one looks like the Son of God. Und einer schaut aus wie der Sohn Gottes. And when Paul in 2 Timothy before he died, als Paulus kurz bevor starb, sagte im 2. Timotheus, he wrote to Timothy and he said, "None have stood with me." Er sagte dem Timotheus, niemand ist mir beigestanden. But Christ has stood with me. Aber Christus war bei mir. And has strengthened me. Und hat mich gestärkt. And these three Hebrew boys went into the fire. Und diese drei hebräischen jungen Männer sind in das Feuer gegangen. And Jesus was waiting for them in the fire. Und Jesus wartete auf sie im Feuer. And it says when they came out, und als dann herauskamen, their hair was not burned. Da war ihr Haar nicht angesenkt. The clothes were not burned. Die Kleidung war auch nicht verbrannt. And then it says something real interesting. Aber dann steht etwas sehr Interessantes. It says that they did not smell like smoke. Es heißt, dass sie nicht wie nach Rauch irgendwie rochen. And I don't want to smell like smoke. Ich möchte nicht nach Rauch riechen. When I'm persecuted. Und wenn ich verfolgt werde. When we're persecuted as a church. Wenn wir als Gemeinde verfolgt werden. It hasn't come yet. Das ist noch nicht. Because we are not a big enough threat yet. Weil wir noch nicht so eine große Bedrohung sind. Now, it's not being persecuted for righteousness' sake when we threaten another church. Es ist nicht, dass wir verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, wenn eine andere Gemeinde sich bedroht fühlt. Today I had Bill and I, we had prayer with two other pastors and their wives and my wife, Pastor Al Nuccheroni and Pastor Tom Suter. We met together. I meet with them for a small group every month. Also heute hatten wir Gebetstreffen gehabt mit zwei anderen Pastoren, mit dem Pastor Al Nuccheroni und dem Pastor Tom Suter von anderen Gemeinden. We pray for each other. Und wir beten miteinander. It's not, if there's tension between churches, it should be stopped. Wenn es da Spannungen geben sollte zwischen Gemeinden, dann muss man damit aufhören. We pray for each other. Wir beten ja miteinander. And they're some of the best friends I've ever had. Und das sind die besten Freunde, die ich je hatte. And I can be persecuted for unrighteousness' sake. Ich kann verfolgt werden der Ungerechtigkeit wegen. Because we carelessly threaten a smaller church. Weil wir vielleicht in Sorglosigkeit an der anderen Gemeinde irgendwie bedrohlich sind. That's not persecution. Aber das ist nicht Verfolgung. For Christ's sake. Um Christi willen. Right? But the day will come. Aber es wird der Tag kommen. When we as a community, wenn wir als eine Gemeinschaft, we may threaten people in this area and we can do nothing about it. Für jemand anders hier in diesem Gebiet irgendwo als eine Bedrohung erscheinen und wir da gar nichts dran tun people können. Get saved. Leute werden gerettet. A wife gets saved and the husband doesn't get saved. Vielleicht eine Frau wird gerettet, aber der Mann nicht. And he doesn't want to get saved. Und er möchte nicht errettet werden. Or a politician's wife gets saved. Oder die Frau eines Politikers wird errettet. Or Hermann Mayer gets saved, but his wife doesn't get saved. Hermann Mayer wird errettet, aber seine Frau nicht. There's trouble. Dann gibt's Probleme. And then there's trouble for righteousness' sake. Und dann gibt es Probleme um der Gerechtigkeit willen. This is what we're talking about. Und darüber sprechen wir. That when I'm poor in spirit, wenn ich arm bin im Geist, and death works in, und der Tod in mir wirkt, in 2 Corinthians 4 it says, and life works unto others. 2. Korinther 4, Tod wirkt in mir, damit Leben in anderen wirkt. It's this exchange, es ist dieser Austausch, that the natural man can never experience, den der natürliche Mensch überhaupt nicht erleben kann, because he's got to be poor in spirit in before God to have that life. Denn er muss da arm im Geist sein vor dem Herrn, damit er auch dieses Leben haben kann. And if he can't have that life, und wenn er dieses Leben nicht haben kann, then he will cause problems. Dann wird er da Probleme machen. That's it. I can't think of anything else to say. Okay, so with that, let's pray. Also lass uns damit beten. Okay, Father in heaven. Vater im Himmel. We pray for our brothers and sisters tonight in Indonesia. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern in Indonesien. In Afrika. In Afrika. Those who sit in prisons tonight. Die in den Gefängnissen sitzen. In Russia, China. In Russland, in China. South America. Südamerika. All over the world. In der ganzen Welt. Right tonight, Lord. Und vielleicht gerade heute Abend. As we know, there are more pastors in prisons than there are pastors who are not in prisons. Da wir gehört haben, dass es da mehr Pastoren in Gefängnissen gibt als Freie. It's unbelievable. Es ist unfassbar. So Father, we pray for our brothers and sisters around the world. Vater, wir bitten für unsere Brüder und Schwestern in der Welt. And we pray for anyone here who is feeling rejection. Und wir beten für jeden hier, der vielleicht sich abgelehnt fühlt. Or pressure at school. Oder der vielleicht Druck erfährt. Or at work. In der Schule oder am Arbeitsplatz. Because of the life of Christ that flows through them. Einfach wegen des Lebens Christi, was durch sie fließt. But let us rejoice. Aber lasst uns jubeln. And be exceeding glad. Und außerordentlich fröhlich sein. For great is our reward in heaven. Denn groß ist unsere Belohnung im Himmel. In Jesus' name we pray. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.